also hier ist der Flur. Ich würde sagen, sollen wir erstmal hochgehen? Gehen wir erstmal hoch. Das ganz, ganz große Glück. Ein Reihenhausblues im Schlagertakt. Von Tabea Sörgel und Martin Becker. Auf jeden Fall ist es ein Proletarierhaus. Also das ist mein Elternhaus. Ich bin hier aufgewachsen. Und jetzt ist es leer. Also die Möbel sind alle raus. Das Krasse ist, dass es immer noch genauso riecht wie früher. Oh, wie so ein Geisterhaus. Wir gehen noch einmal durch alle Zimmer. Wir hören noch einmal Schlager, die wir schon immer gehört haben. Unsere Eltern, die das alles hier aufgebaut haben, sind nicht mehr da. Jetzt läuft nur noch das Radio. Die Tür steht auf. Willst du wirklich gehen? Fragt einer. Ich fand das ganz große Glück, singt die andere. Aber wie soll das gehen? Was macht man, wenn der letzte Zug schon abgefahren ist? Klar, es ist komisch. Es ist seltsam. Man kommt in das Haus seiner Kindheit zurück. Und irgendwie ist es ja wie immer, man kennt es ja. Aber man hat es halt auch so noch nie gesehen. Es ist auch ganz fremd. Ich versuche, auf einen Punkt zu gucken, in der Tapete. Und für eine längere Zeit. Und dann im peripheren Sehen mir einzubilden, dass alles wieder auftaucht. Der Tisch, die Küchenzeile, die Regalbretter. Krass. Und wieder weg. Wir gehen ein letztes Mal durch das Mittelrheinhaus unserer Kindheit. Inmitten der Mittelgebirgslandschaft. Wir wohnen schon lange nicht mehr hier. Hatten unsere Eltern sich das so gedacht? Das Mittelrheinhaus als Lebenstraum, gibt es das noch? Den Schlager in der Küche? Die nikotingelben Tapeten? Die Samstage im Garten und die Sonntage auf der Terrasse? Die Küchenwände, an denen Generationen von Wellensittichen ihre Schnäbel wetzten? Wo ist er hin? Der Geruch nach Sauerbraten und Dauerwelle. Ich fand das ganz große Glück mit dir im Zug nach Osnabrück. Das Radio lief und es lief Schlager den ganzen Tag und man hat es also im ganzen Haus gehört. Du hast mich angemacht, so kurz vor Offenbach. Ja, dem Schlager war kein Entkommen. Wir haben Sekt bestellt, gleich hinter Bielefeld. Aber es ist auch schön. Die Geschichte vom ganz, ganz großen Glück. Erster Teil. Möckmühl. Eine Kleinstadt in Schwaben in den 1960ern. Ein Junge kauft im Schreibwarenladen, der auch eine Schallplattenecke hat, Stifte und Hefte für die Schule. Er kommt mit dem Mädchen ins Gespräch, das im Laden seine Lehre macht. Sie weiß, dass er Schlager mag und fragt: Hast du das schon gehört? Die hatte mir eine Platte von Peggy March vorgespielt und die kannte ich bis dahin nicht. Und diese Stimme und das Lied und sowas, das hat mich einfach wirklich ergriffen, muss ich sagen. Und ich glaube, das war so ein einschneidendes Erlebnis. Das fand ich toll, einfach diese Musik. Und ich habe es verstanden, damals konnte ich ja kein Englisch, ne? Und irgendwie hat es mich ja wahrscheinlich angerührt und berührt. Und von da an war ich dann verloren, wahrscheinlich für Musik und auch für Peggy. Mit 10 Jahren schreibt Andreas Zaron seinen ersten eigenen Schlager. Er heißt Immer, wenn er Pille nahm. Nach der Fernsehserie über eine Wunderpille, die Superkräfte verleiht. Er verteilt Sägespäne im Garten seiner Eltern, baut einen Zirkus und schießt mit Pfeilen auf seine Schwester. Einer bleibt im Oberarm stecken. Aber sie verrät ihn nicht. Stundenlang sitzt er im Keller seines Elternhauses und erfindet Geschichten. Ich weiß nicht, ich habe nie was anderes gewollt und kann auch gar nichts anderes. Also spielen, singen, Lieder schreiben oder Stücke schreiben und sowas, das habe ich wirklich gemacht, seit ich denken kann. Und es, für mich gab es eben auch nie eine Möglichkeit oder auch gar nicht die Frage, dass ich was anderes tun sollte oder könnte. Irgendwo auf einer deutschen Autobahn im Jahr 1997. Andreas Zaron ist Anfang 30, ausgebildeter Schauspieler auf Theatertournee. Und er hat einen folgenreichen Einfall. Mit seiner Kollegin Verena Renthoff schreibt er im Tourbus ein Schlagerduett, das ihrer beider Leben verändern wird. Das ahnen sie da aber noch nicht. Eigentlich wollen sie damit nur beim wahren Grand Prix in München auftreten. Zaron weiß, jeder gute Schlager muss von der Liebe handeln und etwas Großes erzählen. Ich hab die Liebe gesucht in Paris. Es war in Sevilla, wo Pedro mich verließ. Um Antje hab ich geweint in Amsterdam. Bei Don Giovanni in Rom kam ich nie dran. Tausendmal ganz allein um die Welt. Ich war so einsam, verlassen, frustriert. Doch dann, letztes Mal, ist es plötzlich passiert. Also das Verrückte ist jetzt wirklich, es wirkt jetzt mega klein. So klein habe ich das einfach nicht in Erinnerung. Also das ist schon krass, wie eng das jetzt gerade wirkt. Die Küche. Es ist halt so ein, kleiner, enger, hässlicher Raum mit einer sehr tiefen Decke. Da hinten war eine Eckbank und davor ein großer Tisch. Und an der Wand da hinten, da lehnten immer diese kleinen Frühstücksbrettchen. Ja, davor standen die Eierbecher. Sonntags gab es immer Studen, jeden Sonntag. Ja? Und dazu ein 5 Minuten lang gekochtes Ei, musste auch wirklich 5 Minuten sein, ganz genau. Keine Ahnung, ich glaube 3 Küchenzeilen erlebt. Also einmal hat mein Bruder da einen Plastikkamm reingesteckt, dann war der nicht mehr so intakt. Also zumindest war eine Herdplatte war ganz kaputt und der Ofen war immer zu heiß. Das war ein Problem für meine Mutter. Ja, aber kochen konnte man trotzdem. Das also ist unsere Küche. Sagen wir, das war unsere Küche. Die Kochdünste haben sich längst verzogen. Nur Erinnerungen wabern noch durch den Raum. Das Reinhaus-Märchen ist vorbei. Aus dem Radio kam Musik. Die Modelle wechselten, der Schlager blieb. Und mit ihm die melancholische Hoffnung auf bessere Tage, auf noch bessere Tage, auf allerbeste Tage. Unsere Eltern haben davon geträumt. Ein mittleres Reihenhaus mit Flachdach. Das nimmt einem keiner mehr. Sie haben sich manchmal vorgestellt, sich einen Schrebergarten zu kaufen. In ihren wildesten Fantasien, da dachten sie sogar über ein Ferienhäuschen an der Nordsee nach. Sie hatten die Träume kleiner Leute. Ich baue für uns ein Nest, wo sich's leben lässt, singt Costa Cordalis. Und da hatte mein Vater seine Brieftasche drauf liegen. Und daneben waren die Frühstücksbrettchen und ein Teller und dann da lagen die Lottoscheine. Die waren natürlich sehr wichtig. Die Lottoscheine. Ich bau dir ein Schloss, du wirst schon sehen. Wir kommen aus Familien, die hart malocht haben. Familien, für die das Reihenhaus-Idyll Maß aller Dinge war. Kleines Stück vom großen Glück. Konnte das von Dauer sein? Das ist ein Lied, egal wie schön, doch auch nicht. Wir erinnern uns an diesen einen Schlagerabend. Alle lachten, alle waren fröhlich, alle waren unbeschwert, bis der berühmte Sänger sturzbetrunken von der Bierbank fiel und kaum mehr aufstehen konnte. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Es war ja auch schön. Verdammt schön. Es ist schon manchmal ganz gut, auch einfach den Abstand zu haben zum Elternhaus. Also selbst wenn der ganze Zigarettenrauch hier vielleicht mal wieder aus den Wänden rausgeht. Jetzt verschwindet das alles. Gemeinsam mit der Anrichte, die im Container landet. mit dem angelaufenen Besteck von der Oma aus dem Schwarzwald, das einem guten Zweck zugeführt wird, mit der Schachtel Zigaretten, die keiner mehr raucht, weil wir das Rauchen natürlich längst aufgegeben haben. Das Wichtige an der Küche war auch einfach die Lage, das hat man jetzt ja auch bei Reihenhäusern noch, dass man direkt auf die Straße gucken kann. Das ist eigentlich interessant, ne, mit der Küche. So, dass die Hausfrauen immer so einen Blick auf die Straße haben, wer kommt, wer geht da vorbei und so, die Nachbarn im Blick zu haben. Nee, das unterstelle ich jetzt vielleicht ein bisschen. So viele Stunden in der leeren Bude haben wir hinter uns. Eine Kindheit ausmisten, ein Leben auflösen, ein Haus ausräumen. Platz für anderer Leute Träume. Manchmal, wenn wir im leeren Haus stehen, passiert etwas Unheimliches. Dann ist da Musik, ganz deutlich hörbar, als käme sie aus der Wand. Musik von Herzschmerz und Heimat und Unterwegssein. Besonders dieses eine Lied hören wir wieder und wieder. Es ist noch gar nicht so alt. Wo kommt das her? Warum rührt uns das so? Ist das nicht alter westdeutscher Kitsch eines alten westdeutschen Lebensentwurfs? Warum macht er uns genauso sentimental wie unsere Eltern, dieser Schlager? Und hätten wir eigentlich den neuen Besitzern sagen müssen, dass da Musik in den Wänden ist? Also man sieht ja noch, da hingen Bilder, ne? Und hier war ein Regal. Und man sieht es, also weil einfach so viel geraucht wurde, sieht man ja, ne? Die Wände sind ganz gelb und da, wo die Bilder sind, ist es weiß. Und da, wo das Regal hing, ist es auch weiß. Und man sieht eigentlich nur noch die Nägel. Sie kennen wahrscheinlich Thomas Wojtkiewicz. Vielleicht den Namen nicht, das Publikum sicherlich auch nicht. Aber die ganzen Sachen von Hermann van Veen, Kleiner Fratz, Ich habe ein zärtliches Gefühl, Milva, Ich habe keine Angst, Hurra, wir leben noch und Rudi Carrell, ganz viele, unter anderem Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Das ganz, ganz große Glück ist vielleicht, wenn sich Herz nicht immer nur auf Schmerz reimt. Und der hat wörtlich gesagt, wenn sich ein Publikum fragt, wer dem Hermann van Veen die schönen deutschen Texte geschrieben hat, dann habe ich, Thomas Wojtkiewicz, was falsch gemacht. Edith Jeske sitzt im lichtdurchfluteten Haus am Rand von Münster in Westfalen, das sie sich mit ihrem Mann und zwei Katzen teilt. Sie ist ein Urgestein des deutschen Songtextwesens. Zu den Sängerinnen und Sängern, für die sie schreibt, gehören Schlagergrößen wie Claudia Jung, Roland Kaiser, Wolfgang Petri, Patrick Lindner, unter anderem. Dabei hat sie mit Schlager zu Beginn ihrer Karriere nichts am Hut. Schlager hat auch die Ablehnung erzeugt bei einer bestimmten Generation, weil der nur so eine piefige erwachsene Moral verkörpert und vermittelt hat. Und wenn man mal ganz mutig war, dann küsst man sich mal schnell. Oder ich küsste so im Vorbeigehen, fängt die Frau sich einen Kuss. Und zwar von dem Mann, also umgekehrt eher auch selten. Edith Jeske wird 1957 geboren. Als Kind hat sie ein Foto von Peter Alexander auf dem Nachttisch und hört Schnulzen bei Radio Luxemburg. Als Teenager beginnt sie sich mehr für Liedermacher zu interessieren. Reinhard May, Franz Josef Degenhardt, alles. Bloß kein Schlager. Das hat den Jugendlichen in meiner Generation, wir waren anders unterwegs, das hat uns dann einfach auch nicht gereicht. Das waren Papa und Mama, die da zu uns sprechen. Und Conny Kramer ganz genauso. Das war Liedermacher gewandt mit Elternmoral. Wer kifft, setzt sich den goldenen Schuss. Ich weiß, auf einem sehr drüber gelacht. Spiel nicht mit den Schmuddelgehen, dann sing nicht die Rallye. In den 80ern nimmt Edith Jeske als Mitglied einer Liedermachergruppe am Hamburger Popkurs teil. Wird dort später Dozentin, arbeitet als Radiomoderatorin und Storylinerin einer Fernsehsoap. Sie textet für Kabarett, Musical, Chanson, witzige, ironische Lieder. Vor allem aber ruft sie 1996 das deutschlandweit erste und einzige professionelle Förderprogramm für Textdichter ins Leben. Die Zeller Schule. Die Zeller Schule ist ein Durchlauferhitzer und ein Brutkasten für Leute, die deutsche Songtexte schreiben, die auf jeden Fall begabt sind, die ein Grundhandwerk mitbringen und denen wir da helfen, das, was sie schon können, maximal auf den Punkt zu bringen, und wir bringen sie mit der Szene und dem Musikbusiness da draußen gleich in der Zeller Schule in Kontakt. Jedes Jahr lernen 10 handverlesene Teilnehmerinnen und Teilnehmer 15 Tage lang, wie man das eigentlich macht: Liedtexte verfassen. Ein bisschen Frontalunterricht, viele handfeste Übungen. Schlager, Chanson, Rock, Pop, Kinderlied. Reim, Metrik, Stilistik, Songdramaturgie. Unter Zeitdruck Ideen und brauchbare Songzeilen produzieren. Schreibblockaden überwinden. Erfolgreich sein. Es gibt keine Tube oder Tüte, wo was drin ist, und das rührt man mit einer Flüssigkeit an und dann wird es ein Erfolg. Aber umgekehrt wird ein sehr schicker Schuh draus. Also was wir in der Zeller Schule ganz explizit betreiben, ist zu gucken, was darf man nicht machen. Also wenn das Wort Empor in einem Schlagertext kommt und wir wissen schon, das ist das Reimwort. Solche Dinge, da merkt ein Publikum nicht im Hirn was, aber im Bauch. Das ist aber komisch, hier ist doch so. Und die Kollegen, man merkt die Absicht und man ist verstimmt. Viele der Absolventen gehören zu den erfolgreichsten Songtextern Deutschlands. Und doch teilen sie alle dasselbe Schicksal. Sie stehen ein Leben lang im Schatten der Interpreten, denen sie glaubwürdige Texte auf den Leib schneidern. Unsichtbarkeit ist Teil des Jobs. Wenn ich mich selbst verwirklichen will oder gesehen werden will, dann gebe ich einen Workshop. Das ist meine Bühne. Seit 2002 leitet Edith Jeske die Zeller Schule. Gemeinsam mit dem extrem gefragten Schlager- und Schlager-Pop-Texter Tobias Reitz. Ebenfalls ein ehemaliger Teilnehmer. 2011 bringen sie das Handbuch für Songtexte heraus. Tobias Reitz ist es auch, der schließlich dafür sorgt, dass aus der langjährigen Schlagerskeptikerin Edith Jeske eine Schlagertexterin wird. Ich hab geträumt, ich stand auf einer Bühne in einem unermesslich großen Raum. Der hat gesagt, so Edith, und du schreibst jetzt mal einen Schlager. Und da kommt nichts Trauriges, nichts Böses, nichts Ironisches drin vor. Ich sag, gut, den Gefallen tue ich ihm. Und den haben wir dann irgendwo untergebracht, nichts Bedeutendes. Aber dann kamen noch ein paar andere Leute und sagten, willst du mal einen Schlager schreiben? Habe ich gesagt, gut, versuche ich. Wie schreibt man hochpersönliche Bekenntnisse im Namen eines anderen? Wie legt man einem Fremden authentische Worte in den Mund? Wie erzeugt man echtes Gefühl? Ich zitiere Tobias Reitz. Das größte und wichtigste Geschenk, was ein Schlager machen muss, ist Trost. Wie macht man das Publikum glücklich? Vielleicht durch Empathie und Zurücknahme. Und indem man eine Sehnsucht beschwört, die alle Menschen kennen. Trost könnt ihr an jedes Lied an irgendeiner Stelle als Maßstab anlegen. Trost ist das Hauptkriterium, nicht im Sinne von, ich streiche dir übers Köpfchen und sage, pat pat, es wird schon wieder, sondern es holt mich in meiner Welt ab und macht sie ein bisschen runder, ein bisschen verträglicher, relativiert meine Probleme, nimmt sie aber auch so ernst, dass ich mich nicht abgefertigt fühle, sondern nimmt mich in den Arm und sagst, im Prinzip bist du gut genug, wie du bist. Und jeder Tag mir neue Lieder schreibt. Also das hier war das Wohnzimmer? Ist so ein bisschen wie, ja, ist so ein Wohnungsfriedhof irgendwie. Also unter der gelben Tapete ist noch eine Tapete und darunter kommt noch eine Tapete zum Vorschein. Die ist dann so grün. Ah, da war ich klein. An die Tapete kann ich mich erinnern, aber da war ich, das ist lange her. Ja. Und dann war hier eine Schrankwand mit so ein paar Büchern drin, aber vor allem Geschirr. Porzellan. Viel Porzellan. Links die Teller, auch also alles nach Größen sortiert. Ja, links ganz große Teller, dann so mittlere, dann die Untertassen. Ja, es hat so was Traumartmäßiges, weil man nicht genau weiß, ob das wirklich hier mal war. Weil es so anders ist, also es sieht so anders aus, ohne das, was hier vorher drin war, das Leben sozusagen, was das Leben bestimmt hat hier. Thank you. Es fängt an mit einem Traum. Was Eigenes. Ohne Nachbarn, die man beim Streiten hört. Ruhig und direkt am Wald. Die Welt wird immer kleiner und die Wünsche, die sind groß, singen Roy Black und Anita. Unsere Eltern verschulden sich bis an ihr Lebensende. Sie kaufen dieses kleine Haus. Sie machen es so, wie sie es sich immer gewünscht haben. Sie lösen ein bundesrepublikanisches Aufstiegsversprechen ein, das auch uns mitgegeben wurde. Arbeite nur hart, dann gehört dir die ganze kleine Welt. Früher war hier immer Teppich. Immer irgendein anderer. Aber dann am Ende, dann hat mein Vater hier Laminat reingelegt. Ist auch schon 20 Jahre hier, glaube ich. Keine Ahnung, ob die das dann rausnehmen. Ich frage mich, ob dieser Rauchgeruch auch in dem Laminat drin steckt. Ja, aber nicht hier im Haus. Also ich wollte nicht, dass meine Eltern das mitkriegen. Das hätte wahrscheinlich nichts ausgemacht, weil die haben eh so viel geraucht. Also meine Mutter hat sehr viel geraucht. Wahrscheinlich wäre es gar nicht aufgefallen. Aber ist komisch, ne? Die eigenen Eltern machen einem das vor und trotzdem hat man so das Gefühl, man darf das irgendwie nicht. Irgendwann sind die letzten provisorischen Planken entfernt, ist der Aufgang ohne Geländer ersetzt durch eine richtige Treppe aus Holz. Irgendwann gibt es sogar fließend Wasser. Irgendwann später dann ist die Familie komplett. Irgendwann sind wir alle da. Irgendwann dringt Lärm aus jedem Kinderzimmer. Irgendwann werden Haustiere angeschafft und beerdigt. Irgendwann entwickeln sich Routinen. Es war alles so ein bisschen geordnet. Also es hatte seinen Rhythmus. So. Ich denke, das, was ihr das Leben reingebracht hat, war das Radio aus der Küche. Das hat man hier gut gehört. Jeden Song, jedes Lied. Schlager. Ach, das ist verrückt. Das sieht man auch noch da hinten. Da war ein Vogelkäfig. Ja, wir hatten einen Wellensittich. Und die Sonntagsausflüge. Wir werden sie nie vergessen. Sie waren ja wirklich wie in den Liedern, die unsere Eltern hörten. Die Idylle des Waldes, die Vögel in den Bäumen, das Rauschen des Windes in den Feldern. Wie Ewigkeit. Die Zeit verrinnt, die Stunden gehen, bald bricht ein neuer Tag heran, singt Christian Anders. Also der Fernseher war schon das Zentrum. Das heißt, hier hat sich das so gebündelt. Der Fernseher stand da in der Ecke. Ja, da haben wir, früher haben wir Aktenzeichen XY, davor habe ich mich gefürchtet, ja, gebe ich zu. Später dann Soaps, das Glücksrad haben wir hier geguckt immer. Der Fernseher hat Leben hier reingebracht, so ein bisschen, in die Bude. Manchmal reiben wir uns verwundert die Augen. Kann das denn sein? Haben wir wirklich so gelebt? Kann es solche Geschichten heute überhaupt noch geben? Oder erklären wir gerade das Genre der proletarischen Reihenhausserie für beendet, indem wir den schweren, furnierten Wohnzimmertisch aus dem Katalog auf den Sperrmüll werfen? Ist das Versandhaus, in dem wir den Tisch auf Pump gekauft haben, nicht selbst längst pleite? Da gab es Mittagessen. Wenn jemand Geburtstag hatte, Schwarzwälder Kirschtorte, Kaffee. Ja, manchmal war Verwandtschaft auch da, meistens nicht. Die Geschichte vom ganz, ganz großen Glück. Zweiter Teil. Und dann kamen wir eben auf die Idee, weil wir da wirklich zwischen Garmisch-Partenkirchen und Elmshorn und von Hoyerswerda bis nach Ohr-Erkenschwick unterwegs waren, dann haben wir eben gesagt, es wäre ganz gut, wenn wir das verbinden würden, eben Internationalität und groß durch die Welt kommen, aber eben dann mit deutschen Städten. Ich stand als Single an der Bar in Shanghai. Sogar in Rio war kein Mann für mich dabei. Ich schwamm ganz allein im pazifischen Meer. Am Strand von L.A. lieb ich den Boys nur hinterher. Dann haben wir das so ein bisschen rumgeschickt. Und als dann sofort vom MDR die Zusage fürs Schlagermagazin kam und dann, ja, wir reichen das bei der Hitparade ein. Und wir hatten dann mehrere Sendungen eben, Frühstücksfernsehen, alles. Und dann wurde das schon richtig groß. Und dann habe ich gedacht, ah, ich glaube, das könnte schon was werden. Du kannst einen Schlager singen, egal wo du willst, auf dem wildesten Punk-Festival. Das funktioniert halt, weil Schlager ist ja alles. Schlager ist ja die Mutter aller Musik irgendwie. Das ganz, ganz große Glück ist vielleicht, wenn man spielt um zu arbeiten. Also wenn jeder cool sein will, im Schlager konnte man halt so schön weich sein und halt so ein Muttersöhnchen sein. Da sehnt man sich nach. Und irgendwie, wenn alle Tabus gefallen sind, da bleibt uns halt vielleicht noch gerade die Weichheit und eben dies, ne, dass so, also ich sag jetzt mal Konzertsäle in Uterusfarben und dann so Regression als Lebenschance. Trier, Anfang der 1990er. Ein junger Mann sitzt auf dem Gelände der Universität und hält eine Autogrammstunde ab. Dabei ist er kein Star, nicht mal ein Sternchen. Aber er hat fest vor, sich einen Namen zu machen. Horst Köhler hat eine Mission. Der traditionelle Schlager ist als konservativ verschrien. Spätestens die kühle, rohe Kraft der neuen deutschen Welle hat ihn in den 80ern erledigt. Horst Köhler hat Mitleid mit dem Schlager und deshalb wird er ihn retten. Dann habe ich mir dann halt so diesen Superman ausgedacht. Ich habe gesagt, das muss halt so werden wie so ein 70er Schlagersänger nach einem atomaren Erstschlag oder so. So ein bisschen was Zerklüftetes, aber noch immer Mama zugewandt. So eine Melange aus allem, was es so gibt. Und der hieß dann Gilberhorn. Nach längerem Nachdenken. Horst Köhler, Jahrgang 1963, macht sich als Gildo Horn, 10 Jahre älter. Er gründet eine Band, spielt Konzerte in seiner Heimatstadt Trier, tritt 1992 bei der Gründungsfeier eines Kölner Privatfernsehsenders auf und wird entdeckt. Der Betreiber eines Rock-Punk-Schuppens engagiert ihn vom Fleck weg. Von da an finden jeden Sonntag in Köln die Horndienste statt. Gildo Horns Kreuzzug der Zärtlichkeit beginnt. Der Schlager kommt nicht aus dem Leben, der Schlager kommt aus der Operette. Und Operette, das ist ein Märchen, das ist ein Märchenland und das ist geschaffen dafür, dass du in eine andere Welt, ja, in eine Märchenwelt abtauchst und dann für die Momente, in denen du in dieser Märchenwelt verweilst, alles drumherum vergisst, die Widrigkeiten der Welt. Und dann kommst du geläutert wieder zurück, damit du sozusagen wieder kraftvoll zubeißen kannst, also wieder ins asoziale Netzwerk eingespeist, gestärkter gehen kannst. Das ist für mich der Schlager. Beep, beep, beep, ich hab dich lieb, Gildo hat euch lieb. 1993 landet Gildo Horn in der ZDF-Hitparade aus dem Stand auf dem 3. Platz. Mit seinem Lied »Gildo hat euch lieb« nimmt er 1998 am Eurovision Song Contest teil. Spätestens da ist er deutschlandweit bekannt. Einschließlich Medienhype. Tatsächlich wird seinetwegen wieder deutscher Schlager gehört. Oft allerdings mit ironischer Haltung. Horns schrille Bühnenkostüme, seine Vorliebe für Nussecken, die orthopädischen Strümpfe als Begleitband. Wenn man will, kann man darin durchaus Doppelbürdigkeit erkennen. Nussecken und Himbeereis. Ironie ist halt sehr oft mit Sarkasmus und so. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Also ich bin auch nie gestartet, um zu zeigen, wie lächerlich die Schlagerbranche ist. Da wäre eher mein Motor gewesen, um mal zu zeigen, wie wenig Unterschied es zur Rockszene gibt. Dann finde ich Rockszene viel lächerlicher oder viel witziger, weil die sind ja die Coolen, die Schlagersänger, die sind ja nicht die Coolen, die sind ja eigentlich die total Uncoolen. Gildo Horns Liebe zum Schlager ist echt. Schon als Kind hört er im Cocktailzimmer seiner Tante Der lachende Vagabund, während er heimlich eierlikörgetränkte Salzstangen isst. Mit 4 tritt er in den Kinderkammerchor ein. Mit 9 lernt er Rocksongs auf der Gitarre zu spielen. Seine ersten eigenen Schallplatten sind von Udo Jürgens und Deep Purple. Er liebt mit derselben Inbrunst Klassik, Schlager und Rock. Bis heute. Also diese Musik, so wie wir es betreiben, gibt mir alles, was ich brauche, weil wir alles bedienen. Also wir haben halt Rock, Pop, Punk, Funk, Klassik, Jazz. Wir haben alles drin. Das ist ein riesen Patchwork. Und wenn wir als nächstes Bock auf 12-Ton-Musik haben, dann machen wir das halt auch. Das ist doch scheißegal. Ja, ist doch schön. Die Musik ist nicht nur Gildo Horns Beruf, sondern auch sein Hobby. Er tourt, gibt Mitsingkonzerte, spielt in Operetten und Musicals, tritt beim Après-Ski und im Zirkus auf, veröffentlicht Alben, zuletzt Strumpf ist Trumpf. Ich versuche das irgendwie in so einer Balance zu halten, so als Lebensmotto. Ich möchte halt zeitlebens so in meinem Beruf in der zweiten Liga stattfinden, im oberen Drittel. Da, ich will nicht in die erste Liga und nicht in die Champions League. Da ist man in so einem Zwang drin. Ich möchte einfach frei sein wie so ein Vögelchen und so einfach so zwitschern können, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Wenn ein Traum, irgendein Traum sich nicht erfüllt, wenn die Liebe zu Ende geht. Wenn er nicht unterwegs ist, wohnt er mit seiner Familie auf einem alten Bauernhof im Bergischen Land, bis er wieder irgendwo anders gebraucht wird. Wenn ich von zu Hause losgehe, dann sage ich zu meinen Kindern, der Papa geht spielen. Und das ist auch so, ne? Also ich spiele halt, das ist, ne? Onkel macht nur Spaß, aber schönen Spaß. Das ganz, ganz große Glück. Dritter Teil. Ich glaube, das war eine große Qualität, dass wir da einfach mit so einem riesen Spaß dran gegangen sind und es war überhaupt nicht bierernst. Obwohl, als wir dann bei der Hitparade waren und Platz 3 wurden, dann wollte ich echt unbedingt gewinnen, natürlich. Da hatte ich schon so Ehrgeiz, aber es war trotzdem mir noch gepaart eben mit viel Spaß. Das ganz große Glück im Zug nach Osnabrück schlägt ein. Bundesweit. Nach dem wahren Grand Prix gewinnen Cliff und Rexona auch die ZDF-Hitparade. Vor Roland Kaiser. Es sind Cliff und Rexona! Wahnsinn! Auf der Bühne mimen sie ein Liebespaar, das sich nach jedem Auftritt innig küsst. Dabei steht Andreas Zaron gar nicht auf Frauen. Fantastisch, so, knutscht nicht schon wieder hier rum, versteht ihr? Er und Verena Renthoff sind bloß gute Freunde. Und improvisationserfahrene Schauspieler. Mit Spaß am Subversiven. Es war ein bisschen tragisch, weil auf der einen Seite war das ein Schutz. Ich habe ja da auch schon Theater gespielt und so, ne? Also diese Figur zu spielen war ein Schutz, weil ich konnte ja sagen, ja, aber das ist ja nur eine Rolle. Und auf der anderen Seite war ich ja dann in der Hitparade gar nicht als Andreas Zaron, sondern als Cliff. Und das war auch irgendwie ein bisschen doof. Der Erfolg überrumpelt Verena Renthoff und Andreas Zaron. Das Lied wird im Radio rauf und runter gespielt. Die Schlagerszene beäugt das Schlagerphänomen irritiert. Aber das Publikum liebt Cliff und Rexona. Sie werden mit Anfragen überhäuft. Man will sie fürs Frühstücksfernsehen, für Schlagershows, für Interviews. Dann habe ich einen Manager erfunden, einen türkischen Manager, der Gent hieß, A.Gent, Ali Gent. Man hätte drauf kommen können. Und tatsächlich auf dem Briefkopf haben wir firmiert Import-Export, Obst, Gemüse, Schlagerduos. Und da rief unter anderem die dpa an, ob sie ein Interview machen können. Und dann habe ich wirklich wie ein Ja, hallo, Gent und so. Ja, Moment, Cliff, komm mal ins Telefon. Angeblich ist Cliff Deutsch-Kanadier, der mit Akzent spricht, aber Hochdeutsch singt. Angeblich haben sich Rexona und er wirklich im Zug nach Osnabrück kennengelernt. Dabei sind sie noch nie dort gewesen. Und als sie zu einem Open-Air-Konzert nach Osnabrück wollen, verpassen sie den Zug. So, hier die kleine Diele. Da geht's gleich ins Schlafzimmer. Hier ist das Badezimmer, das große. Und hier ist mein Kinderzimmer und so weiter. Also da hinten an der Wand war das Hochbett. Das ist so ein Hochbett. Und hier vorne links vorm Fenster war der Schreibtisch. Ja, der war nie aufgeräumt, nie. Da stapelte sich alles Mögliche drauf. Fußballsammelbildchen, Comics, Schulzeugnisse. Ja, und später haben wir dann da die Krankenberichte und Mappen vom Pflegedienst hingelegt. Wir wissen nicht genau, wann der Höhepunkt des Reihenhausglücks war. Vor allem wissen wir nicht, wann alles ins Kippen geriet. Wann klar war, dass diese Lebensform ab jetzt nach und nach verblühen würde. Langsam, ganz langsam, ohne dass wir es am Anfang mitbekommen. Stück für Stück. Es dauert viel länger, als es gebraucht hat, diese Reihenhausexistenz überhaupt aufzubauen. Wenn ich morgens dann aufgewacht bin, hier war ja das Bett, und dann, so an Samstag, ne, hier aus dem Fenster gucke und dann, oh, dann schaust du über die Gegend, da, die Ebene da vorne. Das war alles früher ja noch nicht so krass bebaut wie jetzt. Und dann denkst du an Ausflüge, an Stausee. Also jetzt habe ich gerade halt irgendwie viele schöne Erinnerungen. Während das Leben hier aufblüht und vergeht, passiert da draußen so viel. Flugzeuge stürzen bei einer Flugschau ins Publikum, ins Welthandelszentrum oder durchbrechen die Schallmauer über unseren Köpfen. Es gibt Attentate auf Politiker. Die Welt geht mehrmals fast vor die Hunde und bleibt dann doch, wie sie ist. Wir sitzen erschrocken am Rand unseres Sandkastens, auf unserem Jugendbett, auf unserem ersten Mofa, mit Jahren dazwischen und im selben Augenblick zugleich. Wir fürchten uns vor dem großen Untergang und verpassen den kleinen Verfall. Währenddessen, und das ist ja das Eigenartige, ändert sich eine Sache nicht. Die Musik. Ist das noch dieselbe Straße, die ich schon seit vielen Jahren gehe? Singt Jürgen Markus. Das hält keiner aus. Ich will hier raus, singt Vicky Leandros. Das Schönste im Leben ist die Freiheit, denn dann sagen wir. Also das Elternschlafzimmer. Das ist hier. Da haben wir noch das Bild mit den zwei Engeln. Was ist das, Michelangelo? Genau, hier haben meine Eltern geschlafen und hier stand dieser riesige Kleiderschrank, in dem ich mich mal irgendwann verirrt habe. Also das Schlafzimmer ist wahrscheinlich der einzige Raum, wo meine Eltern nicht geraucht haben. Wir erinnern uns an Schlager, die 5-mal am Tag im Radio laufen. Jahrelang, jahrzehntelang. Ganz egal, wie schlimm die Nachrichten da draußen sind. Ganz egal, wie schlimm es um uns hier drinnen steht. Wir erinnern uns an die unangemessene Fröhlichkeit. Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. Alles klar, ist ja schon gut. Wie sie uns wütend macht manchmal, diese Stimmung. Wie sie sich wandeln kann in Melancholie und Traurigkeit. Als wäre ausgerechnet der dauerfröhliche Schlager manchmal vor allem eines. Der Reihenhausblues schlechthin. Vielleicht irgendwie macht die Erinnerung an so alte Zeiten, von denen man sich irgendwie auch ein Stück weit befreit hat, drückt einen das auf eine glückliche Art und Weise irgendwie. Wir saßen ja wirklich noch in so einem Studio. Der Moderator, Mikrofon, Glasscheibe, wir mussten nicht selbst fahren, so wie das heute ist, sondern das war auch noch wie von früher irgendwie. Das ganz, ganz große Glück ist vielleicht, wenn man die gute alte Zeit noch miterlebt hat. Dann so hat man dem Techniker ein Zeichen gegeben, nächste CD ab, und dann wurde die gespielt. Und wir haben dann mit dem Techniker immer über so einen Knopf kommuniziert und dann haben wir uns natürlich auch über manche Lieder kaputt gelacht einfach und mitgesungen und so, ne? Und Zug nach Osnabrück, das große Glück im Zug nach Osnabrück gehörte auch dazu, hat mich auch verfolgt. Das ist so ein Reim, der tackert sich einfach rein, ne? In einem Café in Düsseldorf erzählt Uta Fußangel von ihrer Zeit beim Schlagerradio. Ende der 1990er ist sie um die 30 und Moderatorin bei einer jungen interaktiven Fernsehsendung. Parallel arbeitet sie bei einer der meistgehörten Radiowellen Deutschlands, die ganz im Zeichen von Schlager und volkstümlicher Musik steht. Wir haben ja auch einige Schlagersänger als Moderatoren gehabt. Also das heißt, wir waren da schon mittendrin. Aber natürlich waren auch einige Moderatoren inhaltlich weiter davon entfernt, manche näher, wie gesagt, manche waren auch Schlagersänger. Aber man hat sich da so wiedergefunden irgendwie, ne? Und seine Art und Weise gefunden, das zu moderieren. Und ja, ist mal so reingewachsen auch. Uta Fußangel ist kein Schlagerfan, aber sie mag Musik, die von Herzen kommt. nimmt die Zuhörer ernst und sagt live im Radio, welche Lieder ihr persönlich besonders gut gefallen. Sie liebt die alten Schätzchen, wie sie sie nennt, mit all ihrer Sehnsucht, ihrem Pathos, ihrem Drama. Das sind für mich die allerschönsten Schlager irgendwie, wenn es so richtig abgeht und wenn die dann noch so ein Happy End haben irgendwie. Ne? Ist das von Vicky Leandros? Ach, wie heißt das nochmal? Ich liebe das Leben. Nein, sorg dich nicht um mich. Oh, es ist so herrlich. Erst so dieses Melancholische. Du gehst aus der Tür, dreh dich noch einmal um. Nein, dann, dann smasht es hoch. Krieg ich Gänsehaut. Das muss weiterleben, auf jeden Fall. Das Radiopublikum verändert sich. Niemand träumt mehr vom eigenen Reihenhaus. Die Wünsche werden zu groß für 3 Minuten im Schlagertakt. Die deutschsprachigen Lieder verschwinden mehr und mehr aus dem Tagesprogramm der Schlagerwellen. Im Februar 2011 wird die letzte Sendung mit Uta Fußangel am Mikrofon ausgestrahlt. So, meine Damen und Herren, das war sie, meine allerletzte Sendung. Ich möchte mich verabschieden, aber ich werde an anderer Stelle im Programm wieder auftauchen. Also wir hören uns wieder. Die Geschichte vom ganz, ganz großen Glück. 4. Teil. Seitdem ich Musik mache, saß ich immer dann zwischen diesen Stühlen, weil ich sage jetzt mal, in der Schlagerwelt war ich halt, keine Ahnung, ob die mich richtig ernst genommen haben, aber da war ich auch immer, ja, der macht ja eigentlich, ist das ein Schauspieler und spielt auch Theater und so. Und im Theater, naja, der ist ja auch in der Hitparade oder im Fernsehgarten und trällert ja irgendwie Schlager. Aber ich sage immer, ich saß und ich sitze immer zwischen allen Stühlen, dann bleibt man wenigstens auf dem Boden. Ein Parkcafé im Herzen von Hamburg. Andreas Zaron sitzt am Fenster und trinkt einen Latte Macchiato. Später trifft er noch einen Freund, um mit ihm an 9 Musikstücken zu schreiben. Letztes Jahr haben wir für Mary Rose eine Nummer untergebracht. Jetzt lief gerade was von Olaf Berger. In den nächsten 2 Monaten kommen 3, 4 Songs raus und jetzt arbeiten wir an einer Kinder-CD. Und das ist natürlich auch ganz schön, weil die Messlatte, die ich für mich angesetzt hatte, die war wahnsinnig hoch. Da musste wirklich jede Silbe immer stimmen. Und ich habe dann aber gemerkt, dass andere Leute auch mit ihrem Material gar nicht so kritisch sind oder so pingelig wie ich. Und es ist fast leichter für andere zu schreiben als für mich selber. Den Winter über hat Andreas Zaron in einer musikalischen Revue an der Komödie Kassel mitgespielt. Er ist immer noch beides, Schauspieler und Sänger. Mal überwiegt das eine, mal das andere, je nachdem, was ihn gerade mehr erfüllt, was ihn glücklicher macht. Was hat mein Vater hier irgendwie gebastelt? Also wer hat überhaupt an der Werkbank hier was das letzte Mal gearbeitet? Das ist der Keller. Und wenn man hier rausgeht, kommt man zum Garten und auf die Terrasse. Ja, der ganze Stolz der Mutter, alles gehortet. Riesige Konservenbüchsen, ich weiß noch, so große Gläser mit so eingelegten Erbsen. Ach, alles gab's einfach. Das war Schlaraffenland, ja. Und das Ding ist ja immer voll gewesen. Ja, das ist die Weihnachtstruhe gewesen. Da waren sozusagen alle Weihnachtssachen drin, die Lichterkette, Lametta. Was ist das hier? Hier ist noch Streusalz übergeblieben. Was sind das für alte Fliesen? Das sind Fliesen. Wir merken irgendwann, wie der Zusammenbruch einsetzt. Wir werden nachlässiger. Wir lassen das Zimmer mit der Schlafcouch für Gäste ungeputzt. Wir haben nicht mehr die ganz großen Pläne vom Dachausbau und von der neuen Reihenhausfassade. Wir begreifen, dass da was seinen Gang geht. Wir sehen zu, wie jemand stirbt. Und dann noch jemand. Hier ist die Waschküche. Hier lief auch das Radio. Und hier geht's raus. Also da war der Garten. Da ist der Garten, aber er sieht jetzt anders aus. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal jemand war. Plötzlich ist es immer häufiger ganz still. Plötzlich läuft das Radio nicht mehr so oft wie früher. Plötzlich ist es der Pflegedienst, der den Schlager hört. Plötzlich ist unser Reihenhaus nur noch ein Reihenhaus. Ein Stück Erinnerung an die alte Republik. An ein Leben, das aus dem Takt gerät. Und das Ende vom Lied hat wohl jeder geahnt, singt Udo Jürgens. Der Tod hat reihum sie dort abgesahnt. Das Gemüsebeet, das war hier vorne. Und da hinten hatten wir das Planschbecken oft. Genau, und weiter unten früher noch so eine Art Sandkasten. Also hinter dem Pflaumenbaum. Der Garten geht ein ganzes Stück weit runter. Also es ist jetzt halt alles zugewachsen. Aber siehst du dieses Häuschen da? Ich weiß gar nicht, was da war. Das alles lässt sich kaum noch unterscheiden. Terrasse, Garten, Wiese. Wir schauen von außen auf die verwitterten Fenster, aber die Zimmer dahinter haben ihre Funktion verloren. Das Kinderzimmer ist nicht mehr das Kinderzimmer. Das Schlafzimmer ist nicht mehr das Schlafzimmer. Das Wohnzimmer ist nicht mehr das Wohnzimmer. Was wird hier sein, wenn wir weg sind? Wird was von uns bleiben? Soll es das überhaupt? Das Tollste, an das ich mich erinnere, waren die Erdbeeren, die wir dann auch noch hatten. Die waren meistens ziemlich klein irgendwie noch, sind nicht besonders groß geworden, aber wir hatten Erdbeeren. Wir hatten Erdbeeren. Jetzt spüren wir ganz kurz, wie die Traurigkeit verschwindet. Unsere Eltern, denken wir, haben ihr Leben ja gelebt. Ihr Reihenhausleben im Schlagertakt. Sie haben aus nichts was gemacht. Aus dem Nichts. Sie haben uns alles beigebracht, was sie wussten. Sie selbst haben vielleicht keine Stimme gehabt. Aber wir haben sie. Um von ihnen zu erzählen. Und dann hören wir doch wieder was. Ist es Musik? Ist es ein Lied? Ist es schön? Wir sitzen ein letztes Mal auf der Terrasse und holen uns die Vergangenheit heran. Sagen wir, es ist ein heißer, endloser Sommer. Sagen wir vergessen alles um uns herum. Sagen wir, kurz blitzt es auf, das ganz große Glück, während die Sonne hinter den Bergen verschwindet. Also hier haben wir oft gegrillt, gefühlt jedes Wochenende eigentlich im Sommer. So in der Ecke hatten wir so die Grillgeschichten und so weiter. Das Radio stand da. Also sonst war das in der Wäschekammer, aber dann holte man es raus und dann war es den Sommer über eigentlich, hat es hier seinen Platz. Schlager all day long. Die Geschichte vom ganz, ganz großen Glück. 5. Teil. Es ging mir tatsächlich so Ende der 2000er, da war ich echt ein bisschen ausgelaugt und ausgebrannt von ganz vielen Vorstellungen, lange Theaterspielen. Da habe ich 3 oder 4 Jahre lang gar kein Theater gespielt und nur Musik gemacht. Und bis ich wieder Lust gekriegt hatte. Und das war ja toll, dass ich eben dann auf der anderen Säule präsent sein konnte, mein Geld verdienen konnte und kreativ sein konnte. Wenn ich jetzt nur eins von beiden gehabt hätte, hätte das schlecht ausgesehen, ne? Nach dem ganz großen Glück im Zug nach Osnabrück nimmt Zaron an der Zeller Schule teil. Er bringt mehrere Schlager-Pop-Alben heraus. Unter seinem eigenen Namen, nicht als Cliff. Sein bislang letztes Album erscheint 2012. 2013 covert DJ Ötzi eines seiner Lieder. Ich habe ja jetzt schon seit längerer Zeit auch nichts persönlich veröffentlicht, eine Musik für mich geschrieben. Das war, glaube ich, wie analog dazu vor ein paar Jahren mit der Theatergeschichte, dass ich nicht mehr so richtig wusste, die Musikszene ändert sich sehr momentan. Viele Radiosender spielen gar keine deutsche Musik mehr, keine aktuelle. Das heißt, man hat gar nicht so sehr die Möglichkeit, sich selber zu präsentieren. Das ganz große Glück gerät nicht in Vergessenheit. Zumindest nicht in Osnabrück. 2008, über 10 Jahre nach der Veröffentlichung, wird es von den Bewohnern zum Osnabrück-Lied gewählt und in der ganzen Stadt gesungen. Cliff und Rexona bleiben trotzdem ein einmaliges Abenteuer. Nach ihrem großen Hit nehmen sie kein gemeinsames Lied mehr auf. Also wir hatten uns auch überlegt, ach Mensch, wenn das Lied lebt ja immer seit über 20 Jahren immer wieder ein bisschen weiter. Ich glaube, du, vielleicht gehen wir so in 10 Jahren oder sowas dann wirklich mit Ergraut und mit Stock und sowas auf die Bühne vom Fernsehgarten und singen die Nummer nochmal, vielleicht in Zeitlupe oder ein bisschen langsamer. Im Parkcafé in Hamburg zieht sich Andreas Zaron die Jacke an und steht auf. Er muss nach Hause, neue Lieder schreiben. Sein Hauptantrieb beim Texten und Komponieren ist nicht das Glück, sondern die Schwermut. Schon immer. Auch wenn die Songs, die dabei entstehen, am Ende ziemlich fröhlich klingen. Vielleicht ist das auch diese Melancholie, die sogar in lustigen Liedern drin sind, dass man weiß, Mensch, nach 3 Minuten ist das vorbei und entweder musst du auf Repeat drücken oder auf den nächsten Song warten, der dir diese Glücksgefühle bringt. Ja, jetzt sind wir draußen vor der Tür. Ja, da stand immer der ganze Stolz von meinem Vater. Es gab dann auch immer so Autoputztage. Naja, müsste dringend was gemacht werden, die Hausfassade. Ist ganz schön kaputt. Und hier die Klingel hat sich im Prinzip seit den letzten 40 Jahren nicht geändert. Wir können ja vielleicht noch mal ein letztes Mal klingeln. Ja? Es gibt kein Zurück mehr. Ein Lied kann man abspielen, wieder und wieder und wieder, das wissen wir. Aber das Leben ist kein Lied. Das Leben spult sich einfach ab, egal welche Knöpfe man drückt. Und irgendwann ist Schluss. Wir suchen trotzdem nach einer Zeile, die uns rettet. In der Not war da doch immer der Schlager. Jetzt auch, ganz sacht, kaum hörbar. Sag beim Abschied leise Servus, nicht leb wohl und nicht adieu. Diese Worte tun nur weh. Wir lassen uns von unseren Gefühlen fluten, als wären wir selbst die Hauptfiguren in einem dieser Schlager. Wir gehen ein paar Schritte zur Straße, die wegführt von hier. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schon komisch, dass jetzt hier niemand mehr herkommt und ein- und ausgeht. Also zumindest nicht mehr aus meiner Familie. Ich bekomme jetzt eine neue Geschichte hier. Okay, komm. Tschüss, grüner Fließboden. Tschüss. Das ganz, ganz große Glück. Ein Reinhausblues im Schlagertakt. Von Tabea Sörgel und Martin Becker. Es sprachen Miriam Berger, Caroline Haupt, André Kaczmarczyk und Mario Neumann. Regie Martin Becker. Technische Realisation Kai Schliegelmann und Corinna Kammerer. Das Gute ist ja, dass die Bahn so zuverlässig ist und man kann ja in den nächsten Zug steigen und versuchen, das große Glück auf jeden Fall wieder zu erlangen. Das ganz große Glück in Osnabrück. Redaktion Joachim Dix. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2019.